geht sie nicht zur Schule, heut geht sie durch die Straßen, wo hinter dunklen Fenstern die Gleichgültigen schlafen. Ziellos irgendwo hin, will ihn einen Tag verstecken, den geprügelten Körper mit seinen blauen Flecken. Nichts von alledem wirst du je verstehen, sie ist auf der Flucht, spar dir deine Fragen. Irgendwann wird sie von hier fortgehen und wo sie dann ist, wird sie niemand schlagen. Wenn sie 18 ist, lässt sie all das zurück, geht ihren Weg nur noch ein paar Jahre. Wenn sie 18 ist, fordert sie was zurück für diesen Schmerz. Geht sie durch den Regen und sie stapft durch die Pfütze. Warum kann dieses Land seine Kinder nicht schützen? Auch die Eltern und Lehrer können scheinbar nichts machen. Ist das der Preis der Freiheit, wenn die Straftäter lachen? Nichts von alledem wirst du je verstehen, sie ist auf der Flucht, spar dir deine Fragen. Irgendwann wird sie von hier fortgehen und wo sie dann ist, wird sie niemand schlagen. Wenn sie 18 ist, lässt sie all das zurück, geht ihren Weg nur noch ein paar Jahre. Wenn sie 18 ist, fordert sie was zurück für diesen Schmerz. Sie was zurück für diesen Schmerz, der verloren.